deutsche Rapper schwul aus. Du auch. Ich kille Bitches und komme so in Blutrausch. Wenn ich broke bin, verkauf ich Crack im Park. Wenn du broke bist, verkaufst du Homo deinen Arsch. Ich rap zu brutal für G-Funk Beats. Ich würd nie Kinder töten, aber sag niemals nie. Jetzt wird das Mikrofon als Totschläger zweckentfremdet. Meine Crew besteht aus Untergrund-Rap-Legenden. Meine Zelle hat vier Wände, ich lieg tagelang rum. Ich bin eigentlich nur Napalm und ein Schwanz in deinem Mund. Warum sind 90% aller Briefe, die ich kriege, wegen Miete? Ich spür nur noch Endorphine, wenn ich schieße. Es ist Mr. Fantastic, die Idylle ist fake. Das Paradies Plastik, brech dir die Knochen, jetzt machst du Gymnastik. Du hast keine Chance, Bitch, jetzt machst du Stochastik. Bunnies im Lowrider, ich fühl mich wie Flowrider. Pimped out, iced out, ich cruise im Oldtimer. Bunnies im Lowrider, ich fühl mich wie Flowrider. Pimped out, iced out, ich cruise im Oldtimer. Ey, Special Act, ich spawn auf dem Holodeck und Blitze schlagen um mich ein, als wäre ich der Sohn Gottes. Tja, das hast du nicht gedacht. Ich mach alle Bitches klar und du siehst neben mir aus, so wie ein verrückter Wissenschaftler. Ich komm um Mitternacht mit Headskin und Doppel-J, pimpt dir die Kombi aus und irgendeiner anderen Ho. Bang, bang, ich erschieß dich mit der Gun und versteck die Leiche dann ganz entspannt am Wegesrand. Fuck, ich glaub, ich bin was Besonderes. Bitches rufen mich an und sagen, bitte bring den Funk zurück. Und ich spritz sie voll mit 10 Bar Druck. Mein Pimpschwanz trägt einen Ring und einen Stock. Ich bin ein King und ein Gott und zwei Thoughts sind mein Fulltime-Job. Ja, ich führe ein Leben wie ein cooler Boss und deine dumme Rap-Crew zum Schafott. Bunnies im Lowrider, ich fühl mich wie Flowrider. Pimped out, iced out, ich cruise im Oldtimer. Bunnies im Lowrider, ich fühl mich wie Flowrider. Pimped out, iced out, ich cruise im Oldtimer.